der einzige Fachpodcast für Heimatrecht und Moral. Hier ist der Endicast mit Julius. Das kommt Nummer 61. Es ist Sommer und wir sind schon wieder in. Dennis ist auch hier, hallo. Hallo. Und wir sind. Und ja, hallo. Und wir sind schon wieder in Pankow heute. Ja, wir haben uns ich habe mich wieder ins wilde Pankow rausgetraut. Ja, aber wo genau dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen? Genau, ist nicht der schöne Teil. Wie läuft's? Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Nee, das stimmt, aber es ist jetzt aber bald hier auch Ferien. Nee, es sind jetzt Sommerferien. Es sind in der Tat Sommerferien, deswegen fühlt sich die Stadt leicht anders an. Man merkt das immer, irgendwann, man läuft unter Wissen, irgendwas ist anders, man weiß es nicht. Aber wenn man keine Kinder hat, rafft man nicht, dass einfach Ferien sind. Und die ganzen Kinder vormittags schon auf der Straße. Ja. Das ist sehr gefährlich. Dafür ist es aber auch ein bisschen leerer, weil die Leute alle abhauen. Und Mittwoch, quasi nach der Zeugnisausgabe, war ich hier nachmittags unterwegs und musste etwas mit dem Auto erledigen. Und gar nicht so weit von hier. Und bin Such a Panko-Fink. Wie? Was? Was mit dem Auto erledigen? Ja, ich musste etwas transportieren und brauchte dazu ein Auto. Und bin dann Richtung, also kann das ja mal sagen, ich war an der Straße Prenzlauer Promenade. Kennst du die? Nein. Das ist die Verlängerung, glaube ich, der Prenzlauer Aale. Ah, okay, das weiß ich. Ungefähr. Und die geht dann hoch bis zur Auffahrt zur A114. Ach geil, ja, dann habe ich eine Ahnung, wo das ist, ja. Wenn man mit dem Flixbus aus Hamburg kommt, ja, dann fährt man die Prenzlauer Promenade lang. Mein Beileid. Oder wenn man mit dem Flixbus nach Hamburg fährt, ja, fährt man da auch lang. Und da hat man schon gemerkt, natürlich ist es so, dass zum Feierabendverkehr sich da vieles staut, weil die Leute, die sozusagen im Norden Berlins wohnen und reinpendeln in die Stadt, natürlich irgendwie raus wollen. Aber da merkte man schon, jetzt sind Ferien, die Leute sind heiß, die haben alle ihre Kinder irgendwie mittags aus der Schule abgeholt, die Sachen ins Auto geschmissen und wollten weg, wollten einfach nur raus. Die Stimmung war aggressiv, es war heiß und es war, und du musst dir vorstellen, es gab ein... Das war wieder so ein 29-Grad-Tag, oder? Ja, genau. Und es war so folgende Situation. Ich biege aus der, aus einer Nebenstraße rechts auf die Prenzlauer Promenade Richtung Stadtinneres quasi, um an einer, das sind so zweispurig auf jeder Seite und in der Mitte ist begrünt. Ja, du kannst nicht einfach so links abbiegen, sondern musst einen U-Turn machen, wenn du auf der anderen Seite irgendwo hin willst. Das musste ich. Ich wollte nämlich zur Tankstelle. Jet. Gibt auch Hemm oder Aral, aber ich wollte zu Jet. So. Fahre also ein Stück darunter und muss dann links abbiegen um dieses Ding rum. Und dann ist es so, dass ich an der Stelle, wo ich auf die Straße fahre, ist so eine Bedarfsampel. Zur Rechten. Wenn die gedrückt ist und die Ampel rot ist, müssen die Autos ja aber links von mir, links von dieser Straße, aus der ich komme, an der Haltelinie halten. Das ist immer ganz gut, dann kann man sich nämlich schön so schon mal auf die Straße sneaken und kann dann, wenn es grün wird, losfahren. Das gibt den Leuten, die sozusagen von dieser Straße da auf die Prenzlauer Promenade fahren, immer so ein bisschen. Das gab's jetzt auch. Dann stand da schon ein Transporter, schräg über beide Spuren, richtig scheiße dahin gefahren. Also wie dumm man dahin fahren kann, ich habe mich daneben gestellt. Bin dann losgefahren, der kam überhaupt nicht aus dem Quark. Und ich bin jetzt nicht keinen Kavalierstart hingelegt, sondern bin einfach ganz normal angefahren. Und der kam nicht zu Potte. Und ich musste ja links rüber auf die linke Spur, weil ich ja diesen U-Turn an dieser Öffnung der Böschung machen wollte. Zog also nach links auf die Fahrbahn vor ihm dann, habe noch ein bisschen Gas gegeben, damit ich da gut hingepasst habe. Das muss diese Person in dem Transporter getriggert haben. Ich fuhr 60, ich sag's jetzt mal, ich fuhr möglicherweise 60, Tacho 60, Ordnungsamt, wahrscheinlich sowas wie eigentlich nur 49. Ich fuhr eigentlich also vielleicht ein bisschen zu schnell. Und der kam immer näher und saß mit einem Kofferraum. Also der muss auf jeden Fall auf 70 hochbeschleunigt haben. Um dir aus Trotz dann? Ja, weil ich ja vor ihn gezogen bin. Was für eine Frechheit. Und dann musste ich abbiegen und bin dann ja links in diese Öffnung. Die ist ja immer so, dass auch von der anderen Seite jemand einen U-Turn machen kann. Ja. Die sind ja so breit, dass man sozusagen da schön voreinander abbiegen kann, umzudrehen. Fuhr ich also links ran, hab geblinkt, fuhr da links hin. Und dann ist dieser Transporter, der das auch offenbar vorhatte, einfach rechts neben mich gefahren. So dass von der Gegenseite keiner mehr da das hätte machen können, war jetzt auch nicht der Fall. Aber ist so vor mich gezogen, dass ich überhaupt nicht mehr in den Gegenverkehr gucken konnte. Ich wusste, hab nicht gesehen, was da losgefahren ist. Und dann habe ich natürlich das einzig Richtige gemacht. Ja. Dumme Leute hätten sich jetzt provozieren lassen. Nee, du hast einfach fahren lassen. Ich habe das einzig Richtige gemacht. Als er losgefahren ist, habe ich gesagt, ich fahre jetzt und benutze ihn als Schutzschild. Ja. Und fahre dann wieder vor ihn und krümel dann auf der rechten Spur rum und biege 200 Meter später rechts bei Jet ab. Ja. Das habe ich gemacht. Ich habe mich nicht provozieren lassen, sondern ich habe die High Road genommen, wie du merkst. Das war sehr, sehr angenehm. Er hat dann auch gehupt, als ich abgebogen bin. Das hat mich ein bisschen gefreut. Was ist denn los mit den Leuten? Keine Ahnung, ey. Also wirklich, keine Ahnung. Oh. Ein einziges meins, meins, meins. Ich. Vor allem bin ich dann ja, ich musste dann wieder statt auswärts ein bisschen weiterfahren, um dann wieder umzudrehen, um in diese eine Straße reinzufahren, aus der ich dann ursprünglich kam. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Und dann kam ich halt auch in dichten Verkehr. Und das war tatsächlich auch sehr unangenehm, weil ich dann links geblinkt hatte. Ich war auch nicht der Einzige, der dann wieder links den U-Turn quasi in andere Richtung dann gemacht hat. Und da stand schon einer und ich habe dann so dahinter gewartet. Und dann ist ja rechts noch eine Spur. Und dann hat sich aber immer, weil die Spuren ein bisschen breiter sind, haben sich da so zwei Autos neben mir lang gequetscht, rechts. Weil die linke Spur einfach sich so halb auf die rechte drauf geschoben hat. Und der ganze, ich, keine Ahnung, was mit den Menschen ist. Die drehen, also ohne Scheiß, wenn es hier warm ist in Berlin, die Leute Auto fahren, drehen sie komplett durch. Könnte es sein, dass sie AfD wählen, um jetzt mal die goldene Moderationsbrücke in das nächste Thema reinzubekommen? Davon gehe ich aus. Ich glaube tatsächlich, man kann das am Fahrverhalten der Menschen sehr gut erkennen. Also Fahrverhalten und Schädel vermessen. Ich möchte mich hiermit offiziell distanzieren vom Fahrverhalten. Es gibt eine offensichtliche Studie, die sagt, wer AfD wählt, ist einfach, hat schlechte Laune. Und das ist einerseits nicht sonderlich überraschend, weil ich denke mir so, ja, wenn man sich so den typischen AfD-Wähler anguckt, der muss nichts sagen, der brüllt dich schon mit deinem Gesicht an, mit seinem Gesicht einfach schon an. Da ist einfach so viel Hass und Wut drin. Ich glaube, natürlich sind die, und das ist die fragende Frage, hatten die den Hass erst oder kam der erst mit der AfD? Also werden die Leute quasi von der AfD einfach in die schlechte Laune getrieben, nach dem Motto, die kriegen ja von der AfD den ganzen Tag ja nur Schreckenserzählungen erzählt. Ja, genau, ich glaube, das ist so ein Ding, dass die halt generell eine Disposition dafür haben, sich eher aufzuregen, ja, über Sachen. Und jetzt werden die halt einfach gefüttert die ganze Zeit. Online gefüttert die ganze Zeit, ja. Weil das ist ja, das weiß man ja auch, wichtig ist ja nicht, dass du positive Reaktionen hast, um Werbung zu verkaufen im Internet, sondern du brauchst vor allem Reaktionen und Reaktionen, ja, kriegst du am ehesten mit negativen, ja, Emotionen. Rage Bait, wie es so schön heißt. Ja, aber was macht man jetzt dagegen? Also das Gefühl hat man, also ich habe jetzt gerade das Gefühl, gerade jetzt wieder ist es einfach ein Shitlaut an schlechter Laune, die auch von der CDU gerade in die Welt gekippt wird. Ja, klar, weil die versuchen jetzt da Wähler abzugreifen. Ja, aber die ertrinken doch in ihrer eigenen Scheiße und dann die AfD reitet darüber in ihrem... Ja, das ist, aber du, das kannst du einfach einem Friedrich Merz nicht verständlich machen, der ja ganz offensichtlich immer noch in derselben Welt wie vor 25 Jahren lebt. Ist es... Bahn gesund schrumpfen. Ja. Seine Motivation und warum er es gesagt hat und wie er es gesagt hat, alles falsch. Aber es gibt die ein oder andere Strecke, wo die Bahn es ein bisschen übertreibt mit dem Takt. Also es hilft nicht der Stabilität, wenn man da versucht, irgendwie halbstündlich einen ICE drüber zu jagen, die dann so alles um nur 80% ausgelastet sind. Mhm. Es gibt so ein, zwei Strecken, wo die Bahn es gerade übertreibt und man vielleicht tatsächlich sagen muss, vielleicht müssen wir für ein, zwei Jahre den einen oder anderen Zug auf Hauptverkehrsachsen. Was Friedrich Merz haben wollte ist, naja, dann und ein anderer CDU-Partei, ja, dann fahren wir halt abends irgendwo nicht mehr in die Dörfer oder, genau, oder fahren halt dann, weiß ich nicht, nicht mehr in die kleinen Städte. Nein, nein, das ist Unsinn, da ist kein Kapazitätsproblem. Die Infrastruktur geht gerade uns da kaputt, wo wir sehr hohe Verkehre haben und das ist hochgeschwindig, also da, wo einfach sehr viel unterwegs ist, in NRW. Und dann müssen wir im Zweifel sagen, okay, dann sollten wir die Priorität leer auf den Nahverkehr setzen und sagen wir NRW zum Beispiel und dann ein ICE dort weniger fahren lassen die Stunde. Hm. Das ist die korrekte Antwort darauf. Nicht, was Friedrich Merz natürlich machen möchte, ist natürlich einfach sagen, ja, fuck it, die in Osten wählen uns eh nicht oder sonst irgendwo hin, die kriegen jetzt einfach auch keine Züge mehr. Weil das funktioniert dann nicht so, weil die Lokführerinnen, die jetzt irgendwie Nahverkehr fahren, die können ja nicht Fernverkehr fahren plötzlich. Was wir eigentlich aber sagen wollten, ja, Dennis, ist, dass Friedrich Merz stehen geblieben ist in einer Zeit vor 25 Jahren. Der Mensch ist nur von Rache getrieben. Ja. Hast du jetzt diese Angela Merkel-Doku von der ARD geguckt? Nee. Okay, muss ich nochmal machen. Weil ich warte ja sehnsüchtig auf ihre Biografie, selbst geschrieben, ne? Die soll ja demnächst irgendwann erscheinen im Herbst oder so. Und ich hoffe auf wirklich juicy Bits. Und dass sie über Friedrich Merz so richtig herzieht. Weil der hat das bis heute nicht überwunden, dass er von einer Frau rausgeworfen wurde. Der wirklich, der hat. Meinst du, die macht dann auch richtig Lesetour? Das wäre schon, da hätte ich Bock drauf tatsächlich. Lesetour mit Angela Merkel. Also wenn Angela Merkel den Beef rausholt, klar, sofort. Oder, ja, oh, weißt du, was auch schön wäre? Lesetour. Und dann so, aber mit wechselnden Gastgebern. Oh. Ja. So, und dann auch so ein bisschen regional gestaffelt. Ja. In Berlin dann Gregor Gysi. Natürlich. Ja. In NRW Per Steinbrück. Ja. Sowas. Ja. Das wäre eigentlich gut. Ich würde für Horst Seehofer, Angela Merkel auch nach München fahren. Horst Seehofer? Nee, meinst du nicht, das ist dann eher, lebt Theo Weigel noch? Ja, ich glaube, Theo Weigel lebt noch. Also seine Augenbrauen definitiv, die werden ihn überleben. Ja, also Theo Weigel oder Edmund Stoiber oder so. Ja, aber Edmund Stoiber hat leider abgebaut, habe ich, was ich wohl gelesen habe. Ja? Irgendwo. Ja, ja. Das Alter macht auch von den Größten nicht halt. Ah, gibt's ja gar nicht. So. Meinst du, er wird noch einen Transrapid zwischen München Hauptbahnhof und München Flughafen erleben? Aber der wird dann von der bayerischen CDU Cisrapid genannt. Cisrapid, ja. Ja, also dieses AfD-Thema ist echt wirklich eine wirklich schlechte Laune und wir reden die ganze Zeit über irgendwelche Geflüchteten. Es geht tatsächlich, indem du diese wirren, sich selbst verstärkenden Algorithmen regulierst. Ganz altes Thema, gibt's ja schon immer die Frage, muss man wissen, wie Google funktioniert, damit man entsprechend sozusagen seine Persönlichkeitsrechte wahrend da einschreiten kann. Und das ist natürlich, was man einerseits bejahen könnte, das hat aber zur Folge, dass Google nicht mehr funktioniert, weil dann alle sozusagen das so engineieren, dass, also ne, ist irgendwie klar. Aber das ist wahrscheinlich das Einzige, was hilft, diesen Quatsch daraus zu nehmen und das wieder in so eine richtige, alles zu überführen, wieder in eine richtige, ganz normale Timeline, wo einfach das reinkommt, was du abonniert hast und dann nach und nach. Ja. So. Oder du suchst nach Suchbegriffen und da kommt rein, was dann gefunden wird. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft. Tatsächlich. Weil das wirklich, wirklich das Problem ist. Die andere Möglichkeit wäre, Entschuldigung, dass ich das noch sage, die andere Möglichkeit wäre, das zu sagen, wir sozusagen drehen Sachen leise, die Hass machen. Das passiert ja auch. Nicht genug, aber es passiert. Das führt aber natürlich dazu, dass du dich völlig angreifbar machst, weil die sagen, ja, das ist doch politisch gesteuert, was du da tust. Was ja auch richtig ist. Es ist halt richtig politisch gesteuert, aus guten Gründen. Aber das führt dann noch mehr zu dieser, dass diese Warnwichtel tatsächlich einen Punkt haben und den darf man ihnen gar nicht geben. Also, das Internet ist der Feind geworden. Das hat sich sehr schnell geändert im Laufe meines Lebens. Ja. Sehr interessant. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft. Ja, ich habe, also eine Kurzfristmaßnahme wäre, wenn alle öffentlich-rechtlichen Sender ihre Kommentarspalten abschalten würden. Weil ich glaube, das macht keinen Sinn, da irgendwelche Wichte, also gerade Instagram auf, Tagesschau auf Instagram ist der Klassiker. Die Tagesschau postet da irgendwie jeden Tag irgendwie gefühlt 700 Beiträge. Mhm. Und davon ist vielleicht so ein Sechstel oder ein Siebtel so viel Gutnachrichten, so ein bisschen Boulevard-Desk. Ja. Vollkommen okay. Aber dann siehst du da die ersten großen drei Kommentare darunter mit irgendwie so 20.000 Likes. Ist, warum berichtet ihr nicht über Thema XY? Ja, die haben darüber berichtet in einem anderen Post, du Nase. Der Algorithmus hat entschieden, dir diesen Beitrag einzusetzen, weil du den ganzen Tag schlechte Laune hast und er wollte dich ein bisschen aufmuttern. Weil der kriegt ja mit, dass du schlechte Laune hast. Ja. Fun Fact, die sagen in der Studie, es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten, dem zu begegnen. Man gibt den Leuten ungefähr 2.500 Euro mehr im Monat. Okay. Oder halt versucht, denen gute Laune zu machen. Andersweitig. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor. Ich würde mir wünschen, wenn wir also jetzt sind ja Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Wenn danach die FDP rausgeworfen wird, weil tut mir leid, ich kann Wolfgang Kubicki nicht mehr sehen, dieses Stehaufmännchen, das bei jeder Gelegenheit wieder El Hotzo-Sache, der war der Erste, der muss da mittlerweile in diesem Bildbüro kampieren, oder? Haben die eine Hausbar? Die haben auf jeden... Das ist ein fucking... Wie war das denn noch? Doch, ich glaube, sowas gibt's da. Ja, das ist ein fucking Bundestagsvizepräsident. Das ist so eine zeremonielle, zurückhaltende Rolle. Du sollst irgendwie das Parlament vereidigen. Was hast du da stattdessen? Diesen Trunkenbold, mutmaßlichen Trunkenbold. Mutmaßlich. Sehr wichtiges Wort. So, der den ganzen Tag nichts macht, auf irgendwelche Dinge zu reagieren und von irgendwelchen Leuten Konsequenzen zu fordern. Ja, der Typ ist halt einfach untragbar. Das ist auch völlig klar. Er passt aber ganz gut in die Zeit. Würde ich mir wünschen, wenn nach der, um das abzuschließen, nach diesen drei Wahlen, Olaf Scholz die FDP hochkant rauswirft aus der Regierung. Der nicht. Ja, was ich mir wünschen würde. Oder den krassesten sozialpopulistischen Wahlkampf von den Latter zeigt. 16 Euro Mindestlohn. So ein, und wirklich, einfach wirklich hart, weißt rein, du, was Mietendenkel, 16 Euro Mindestlohn, so richtig den krassesten sozialpopulistischen machen. Und ich glaube, er könnte damit abziehen. Weißt du, was für ein Wahlkampf, genau, war hier, Schröder 2005. Ja. So einen Wahlkampf braucht man. Ja. Hast du recht. Naja. Nur, was hat uns Schröder 2005 gebracht? Kannst du dich noch erinnern an die... Natürlich kann ich mich an die Elefantenrunde erinnern. Ja, ja, nicht nur das, sondern auch Merkel-Steuer, das wird teuer. Ja, Merkel-Steuer wird das teuer, der Professor aus Heidelberg. Das war ja die schöne Zeit. Aber weil wir sind, es ist schon eine ähnliche Fahrt. Wir haben 2005, die CDU 2005 war auf komplett neoliberalen Kurs. Ja, genau, ja. Das ist ja gerade auch dahin unterwegs. Ja, das stimmt. Das heißt, darauf müsste man eigentlich antworten. Ja, das ist richtig. Das Problem wird natürlich sein, dass wir die Schuldenbremse nicht loswerden und wie heißt es so schön, dafür braucht es erstmal eine CDU-Regierung, weil die Schuldenbremse wird natürlich erst von der CDU-Regierung abgeschafft. Ja, klar. Das ist halt wieder so ein Only Reagan can go to China-Ding. Ja, Nixon. Nixon. Reagan. Ja, egal. Einer dieser Schauspieler halt, Konservativen. Ah, das frustriert mich. Aber ja, dieses schlechte Laune-Thema, das macht mich irgendwie fertig. Meinst du, die haben auch deswegen eine schlechte Laune, weil Sport 1 jetzt die sexy Sportclips abschafft? Ich mache jetzt nur noch Überleitungen heute. Vielleicht macht es das wieder besser sogar. Vielleicht. Jedenfalls geht eine Ära zu Ende. Es gibt keine sexy Sportclips mehr auf Sport 1. Oder wie wir es früher kannten, DSF, Deutsche Sportfernsehen. Das hatte ich auch gelesen und habe mich gewundert, und gefragt, huch, das gibt's noch? Also hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, das wäre irgendwie 2010 abgeschafft worden oder so. Weshalb? Weil zu Vogue? Keine Ahnung, nein, einfach weil sich manche Sachen haben ihre Zeit. Es kann gut sein, dass sie einfach schon seit 20 Jahren keine neuen Clips produziert haben. Ja. Und dass sie einfach immer wieder dasselbe sind zwischen diesen Telefonsex-Werbungs-Spots. Aber ich glaube, es war einfach zu billiges Programm und es hatte wahrscheinlich eine ausreichend okaye Einschaltquote. Lass es, dass da irgendwie 20.000, 30.000 Menschen jeden Nacht da geguckt haben und solange es genug gebuchte Werbeplätze gibt, ist das halt quasi Free Money für die gewesen. Ja, das stimmt, ne? Weil du so. Musst ja eigentlich nur, das muss ja abgespielt werden, dann muss da einer irgendwie Dienst haben, der... Ja, ja, da hat nicht einer... Der was repariert, wenn was kaputt ist. Ja, da sitzt ein Mensch für halt die Ausspielung von 7 Sendern gleichzeitig nachts. Oh. In diesem Playout-Center mittlerweile. Okay. Also das ist ja, das ist mittlerweile hart optimiert alles. So, wahrscheinlich sitzt er sogar auf dem Homeoffice. So. Das wäre geil. Das, beim RTL geht das. Ich habe das gesehen. Die hatten vor kurzem ist in Köln eine Bombe entschärft worden und die haben ihre komplette mittlerweile wegen Corona schon das vorbereitet gehabt, ihre komplette Sendeabwicklung dann einfach in einen Container verlagert. Und das war die können einfach alles komplett auch remote steuern. Geil. Da muss da keiner mehr in Köln sitzen. Das finde ich gut. So. Dann kann man Köln ja auch endlich abschaffen. Ja. Also insgesamt. Richtig. Ich möchte noch was erzählen, Dennis, bevor du gleich weitermachst mit deinen ganzen Nachrichten. Du hast nee, alles gut. Erzählt. Dennis, ich hatte ja Geburtstag vor einigen Tagen. Das stimmt, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, darauf ich gar nicht hinaus. Aber du weißt ja auch, ich nenne ja immer zumindest zwei Prominente, mit denen ich meinen Geburtstag teile. Kennst du sie? David Hasselhoff und Angela Merkel. Ganz genau, die Angela Merkel, die Kanzlerin, 70 geworden. Ja. David Hasselhoff ist 72 geworden. Weißt du, mit wem ich noch Geburtstag habe? Das ist mir jetzt erst gewahr geworden. Keine Ahnung. Versuch mal zu raten. Gib mir Tipps. Also männlich, weiblich. Nee, keine Person. Keine Person. Es ist eine Institution. Es ist eine Institution? Ja. Hast du mit der NATO gemeinsam Geburtstag? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nee. Ja, aber der NATO-Geburtstag war vor kurzem, deshalb. Nee. Ich habe, pass auf, ich hole mal was, ja? Okay. Ich habe Geburtstag mit nichts anderem als der Zollkapelle Berlin. Denn die Zollkapelle Berlin ist gegründet worden am, ich habe hier eine Platte in meinen Händen. Ja. Zollkapelle Berlin, wurde gegründet am 17. Juli 1952. Und jetzt kommt, Achtung, das ist exakt der Tag, an dem David Hasselhoff aus seiner Mutter gekrabbelt ist. Geil. Die Zollkapelle Berlin und David Hasselhoff sind am selben Tag, haben sie zum ersten Mal das Licht unserer wunderschönen Erde gesehen. Ist das nicht toll? Das ist schon, aber wie hast du das denn rausgefunden? Das steht hinten auf der Platte. Ja, aber hattest du erst die Platte oder erst das Geburtsdatum der Zollkapelle? Meinen Geburtstag hatte ich schon immer. Ja, aber wusstest du von der Zollkapelle? Nein. Oder hattest du erst die Platte von der Zollkapelle? Ich habe die Platte, war auf meiner Merkliste auf Suchen bei Discogs und habe ich irgendwie diese E-Mails, die es da manchmal gibt, ey, kauf mal wieder was, hier, guck mal, gibt's ganz viele von deiner Searchlist. Und dann hab ich gesagt, oh, Zollkapelle, 6 Euro, kauf ich. Und habt ihr dann bestellt und habt das dann hinten drauf gelesen auf dem Plattencover. Also guck mal hier, also hier Mitwirkung bei großen Ausstellungen, Grüne Woche in Berlin, Pulitzer-Ausstellung in Hannover. Ja. Aber das ist so diese Schweinemesse alle 2 Jahre. Was? Die Grüne Woche? Nee, die Intertier in Hannover. Oder Eurotier. Heißt? Eurotier. Eurotier, genau. Alle 2 Jahre und dazwischen immer die Agritechniker. Ah, Agritechniker. Muss ich das nochmal hin. Weiß ich, vor 15 Jahren war das. Ja. Da war ich da. Also bei Funk und Fernsehen und dann mal an den waren wir nicht mal zusammen auf der Eurotier? Nein, noch nie. Ich muss dringend auf die Eurotier machen. Wo waren wir denn? Oder waren wir auf der Grünen Woche zusammen? Ich war auch noch nie auf der Grünen Woche in meinem Leben. Hä, Quatsch. Ich war garantiert mal mit dir auf so einer Messe, wo der Melkroboter stand. Nein. Nein? Nein. Echt nicht? Nein, ich habe in meinem Leben noch nie einen Melkroboter von Namen gesehen. Da waren sogar richtige Kühe und dann konnte man sehen, wie die da durchlaufen. Geil. Sind die gemolken worden. Wir müssen zur Eurotier. Ich weiß, es kann sein, dass das, ich meine, das war ein Melkroboter von De La Valle. Ja, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Also auf jeden Fall hier und dann die Teilnahme an Olympischen Spielen 72 in Kiel. Ja. Waren die nicht in München? Doch, die waren in München, aber nur teilweise, weil die ganzen Rudergeschichten und so, die sind in Kiel passiert. Ah. Sicherten der Zollkapelle in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen. Deshalb möchten die Berliner ihre musizierenden Männer im grünen Rock nicht mehr missen. Und dann, auch das sollte man wissen, das Bundesfinanzministerium, die Oberfinanzdirektion Berlin, alle Dienststellen, alle Berufsverbände haben tatkräftig und hervorragenderweise die Zollkapelle Berlin unterstützt. Dankeschön. Telefunken, DK Schallplatten geben wir. Berliner Luft, das ist schon geil. Dixie King als letztes Lied. Okay. Ja, schick. Auch ein sehr schönes Foto der Menschen da. Hm. Schönes Grün. Ja, finde ich gut. Ja, aber die Uniform gibt es ja nicht mehr. Sind ja, das stimmt. Alles schon ausgemustert. Ich habe aber letztens noch in Bayern einen grünen Polizeikorsa gesehen. Ja, so Restautos gibt es ja irgendwie immer noch, ne? Ich weiß nicht, wie da. Also die ein oder andere grüne Wanne gibt es ja in Berlin immer noch, aber das hält sich hartnäckig. Ich finde, man sollte auch eigentlich wieder dazu zurückkehren. Das ist zu viel Überregulierung der EU. Ja. Das muss wieder grün sein und vor allem sollen wir die einfach verloren, weil wir uns quasi bei der Passfarbe durchgesetzt haben. Echt? Ich kann mir das, also die Burgundy, dieses Rot, das war doch das deutsche Rot. Ehrlicherweise weiß ich das nicht. Das war 100% Wenn du mir jetzt erzählt hättest, dass wir bis in die 80er grüne Pässe gehabt hätten, hätte ich das auch geglaubt. Ich weiß es nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Naja, jedenfalls eigentlich für die grünen Lederjacken. Ja. Waren die grünen, waren die braun? Ich weiß gar nicht. Nee, das waren doch so ein bräunliches. Braun, genau, die waren braun, aber die hatten das grüne Hemd drunter. Ja. Daran lag's, ja. Mhm. Ja. Das gibt's so cool natürlich nicht mehr heute. Das ist, so eine Erotik hat die EU verboten. Tja, wirklich wahr. Bayern hat sich noch lange gewehrt. Ja, stimmt. Als einziges Bundesland. Meinst du, in Bayern haben sie noch lose PET-Deckel? Die haben was ist denn hier für ein Geräusch? Das ist die Waschmaschine. Ach, das Bimmeln ist schon, aber hier läuft ja der Geschirrspüler. Ja, und ich habe auch die Waschmaschine gehört. Ja, die hat gebimmelt. Ja, es war aber nicht die Rhein-Erfahrung-Fahrer, das bin ich sehr traurig. Wir haben ob das jetzt wo geht, weil wir haben eine neue Waschmaschine. Ja. Die kann ich jetzt auch mit der App verbinden. Ich weiß nicht, ob man da was einspielen kann. Das wäre sehr lustig. Ich möchte wirklich die Rhein-Erfahrung-Fahrer nach dem Motto, in 80% der Fälle sind wir pünktlich. Ja. Ah, schön. Ach so, was hatten wir eigentlich getippt beim letzten Mal, wer Europameister wird? Das weiß ich nicht. Hast du das aufgeschrieben irgendwo? Nein. Ja, sehr gut. Hast du es nicht in den Shownotes? Nein, habe ich nicht. So, gucken wir mal. Ich glaube, ich hatte auf Portugal am Ende, glaube ich, getippt oder so. Ich glaube, Portugal ist ziemlich weit gekommen bei mir. Ah, nee, dann hörte es nicht nach. Das nervt. Gut. Ich glaube, das Finale war, was ich hatte, war Portugal-Spanien. Ich hatte, glaube ich, Portugal gewinnt. Dass England so weit gekommen ist, ist übrigens die allerletzte Verarsche. Warum? Ja, weil die nicht gut waren? Nee. Ach so. Auch kein ansehnlicher Fußball. Aber braucht man ja manchmal nicht. Nee, das ist richtig, aber das, ich fand das irgendwie, hat sich nicht so, das schickt sich nicht, sagt man so schön. Schickt sich nicht, schickt sich nicht. So, Dennis. Füllmengenangabe. Das Bundesverwaltungsgericht muss über die Wurstpelle entscheiden. Was ist da schon wieder los? Ja, also. Wir sind hier, wir sind ja das einzige Fachmagazin für Lebensmittelzeitungs-Wiedererzählungen. Auch, ja. Auch. Und stell dir vor, du bist der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen, NRW. Ja. LBME. Und du gehst in so einen Fleischbetrieb und dann siehst du, da werden Würste abgefüllt. Ja. So in Kunstdarm, glaube ich, ist die Rede hier. Oder von echtem Darm. Ich glaube, es ist genetisch regelmäßig Kunstdarm. Und zwar im Kreis Warendorf, sehr passend. Mhm. Und dann gehst du da hin und misst deine Leberwurst ab und stellst fest, die soll 130 sein. Und dann aber sind da nur 127,7 Gramm essbare Wurstmasse. Und dann sagst du als Eichamt, ja, da steht 130 Gramm drauf, da ist aber nicht 130 Gramm drin, wir sperren die Charge. Ja. Okay, dann einfach mal 7000 Packungen Wurst gesperrt. Okay, dann kommst du ein paar Wochen später oder so, 6 Monate später, und stellst fest, das ist ja wieder dieselbe Scheiße. Da steht 130 dran drauf, aber da ist weniger in der Pelle drin. Und sperrst es wieder. Und dann klagt das Unternehmen dagegen und sagt so, na ja, aber die EU-Verordnung sagt, dass es alles ist in der Grammangabe, auch die Pelle und der Wurstclips. Aber da steht doch immer Netto drauf. Da steht nicht so ein Nettozeichen und dann? Ja, das muss jetzt von vom Bundesgerichtshof entschieden werden. Und der wird das wahrscheinlich dem EuGH nochmal vorlegen müssen, dem Bundesverwaltungsgericht, Entscheidung. Weil es gibt da, ist nämlich, es geht und zwar die Frage, ist es die Verengung des Erzeugnisbegriffes von Lebensmitteln auf den verzehrbaren Inhalt einer Umhüllung ohne Rücksicht auf die abweichenden Handelsbräuche? Weil, genau, die EU-Fertigverpackungsrichtlinie sagt, unter Füllmenge die Erzeugungsmenge zu verstehen, die aus der Fertigverpackung tatsächlich enthält. Dabei besteht eine Fertigverpackung aus einem Erzeugnis und seiner vollständig und mengenerhaltenen Umschließung beliebiger Art. Wie heißt das Unternehmen? Weißt du's? Ich habe keine Ahnung. Also ich finde, die sollte man generell schon boykottieren, weil wer ist denn so knausrig? Also in der Fleischwirtschaft ganz generell, was erwarte ich da? Da erwarte ich, dass wenn man einkaufen geht, dann wird dem Kind eine Scheibe Wurst angeboten. Mhm. Oder meinetwegen auch eine ganze Wiener. Ja? Ja. Es gibt immer was drauf. Ja. So, wenn man sich schönen Wurstsalat holt, ja, dann wird da was reingeklatscht und dann wird halt nochmal, dann wird der, weiß ich nicht, werden 2 oder 3 Deckel tariert oder wird irgendwie was draufgetan. Ja. Und es passt schon. Man wiegt ab, drückt auf den Bon nochmal ein kleines Schöffchen extra nach. Es ist eine Branche des guten Gefühls. Genau, und der Großzügigkeit, der Liebe, ja, es geht hier immerhin um Wurstwaren. Ich finde, wer das so verknappt und das so runterbricht auf irgendeine bescheuerte BWL-Scheiße, dem gehört einfach der Laden angezündet. Die ganzen, wie man das überhaupt schaffen kann, für sowas zu arbeiten, sich da hinzugeben, nachdem man jetzt vielleicht eine Ausbildung gemacht hat zum irgendwie im Fleischhandwerk oder meinetwegen auch, wenn man da nur in der Buchhaltung sitzt, wenn man das mitkriegt, das sind doch Missstände, da muss man gegen vorgehen. Da, finde ich, fängt's an. Denn nachher wird das natürlich, dass jetzt der Betrieb da irgendwie geschlossen und wird dann irgendwie, weiß nicht, verkauft oder so. Und dann jammern wieder alle rum und dann heulen wieder alle rum und sagen, aber mich trifft keine Schuld, ich war es nicht, ich war im Widerstand, dann waren sie nämlich wieder alle dagegen. Hinterher stellt sich raus. Aber jetzt wehrt sich keiner gegen diese asozialen Praktiken der Geschäftsführung. Und jetzt auch noch unseren Rechtsstaat dafür zu missbrauchen, sich 3 Gramm Wurst zu sparen, das finden wir nicht richtig. Eine Sache noch gefallen ist, es gibt ja scheinbar dann mit dem EU-Recht eine relativ klare Definition. Aber scheinbar war es dem Oberverwaltungsgericht, ich muss mal noch gucken, jetzt habe ich dem Oberverwaltungsgericht Münster irgendwie mit diesen Definitionen nicht genug. Also da muss man ja so gucken, was sind so Definitionen von Dingen. Rate mal, wo sie natürlich nachgeguckt haben, was denn eine Wurst ist. Im Duden? Nein, im Deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Ja, also man muss aber dazu sagen, das OVG Münster ist ein bisschen speziell. Oh. Also Spill the tea. Die haben. Wie sagen wir mal so, man kann vielleicht allgemein zusammenfassen, dass wenn es obergerichtliche Rechtsprechung gibt in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und die mutet ein bisschen schräg an oder wie irgendwas, was vielfach in der Literatur vertreten wird, ja, dann kann man eigentlich ziemlich sicher darauf wetten, dass es das OVG Münster ist. Weil die echt ein bisschen anders drauf sind. Das ist so ein bisschen wie das OLG Hamburg in Sachen Presse. In Pressesachen, ja, und allgemeines Persönlichkeitsrecht und so. Die sind ein bisschen schräg und ein bisschen daneben. Und das ist hier auch so. Und das wäre nicht das erste Mal, dass das Bundesverwaltungsgericht, wenn es soweit käme, das irgendwie aufheben würde. Aber das Ding ist halt, dass du vielfach, also du kommst halt nicht immer zum Bundesverwaltungsgericht. Ja, in dem Fall werden sie es tun tatsächlich. Also es kommt. Genau, weil in der Regel wird dann wird die Revision dann nicht zugelassen, dann musst du erst eine Nichtzulassungsbeschwerde, ja, machen und so, dann musst du erst sozusagen, bevor du überhaupt die Revision machst, also es ist alles ein bisschen, ja, bisschen enger, damit das Bundesverwaltungsgericht wirklich nur die Sachen vorgelegt bekommt, die auch wirklich essentiell sind für die Rechtspflege. Nee, OVG Münster, ein bisschen speziell. Lustig. Aber das ist das Thema, mit uns mal beschäftigen. Ich denke mal, das wird tatsächlich dem EuGH vorgelegt werden, weil es eine Interpretation einer EU-Verordnung ist und es ist ein Klassiker, wo man das dann, glaube ich, vorlegt, oder? Aber das Bundesverwaltungsgericht findet es so klar. Das kommt drauf an. Also, ja. Ja, also, ja. Pff, ja, also, keine Ahnung. Ich kenne die Akten nicht. Ja. Das ist der Klassiker. Ja, ich habe noch ein schlechtes Thema. Oh Gott. Es gibt, aber das rede ich nicht so viel, das ist einfach nur ein Lesetipp. Ich verlinke ein paar Artikel und zwar handelt es sich um eine Reportage von Nils Seibert, der einige Monate täglich am Amtsgericht Tiergarten unterwegs war. Ich meine, dass es das Amtsgericht Tiergarten ist. Ja, da ist hier, genau, die Strafjustiz in Berlin. Richtig, aber es gibt da so zwei Sondersenate. Ich weiß nicht, Senate ist das falsche Wort. Abteilungen, glaube ich, ist das korrekte Wort. Abteilungen, die diese Schnellverfahren machen. Mhm. Und die sind da nicht, die sind da im Tempelhofer Damm untergebracht, bei der Polizei, glaube ich. Das kann sein, ja. Da ist es, weil ist ja auch das LKA und so. Die Gefangenen-Sammelstelle. Richtig. Und diese beiden Abteilungen sind scheinbar dafür berüchtigt, arme Leute sehr krass abzuurteilen, sehr schnell. Ja, ja. Also diese Verfahren sind haarig. Und ich würde allen mal empfehlen, gerne das euch mal zu lesen, diese Artikel und auch das Interview mit einem der Anwälte vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwaltsverein, mhm, weil die nennen das Ding einfach die Berliner Sonderabteilung für Armutsbestrafung, weil das ist scheinbar echt ein hartes Berlin-Ding, dass es nur zwei Abteilungen machen, die nur diese Schnellverfahren machen. Mhm. Und in anderen Bundesländern ist das mit dem Schnellverfahren gar nicht so ein Ding tatsächlich. Ja, das ist nicht so ein Ding. Allerdings muss man sagen, das kann halt gut sein. Das Instrument ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und zwar aus zwei, bei dieser speziellen Kriminalität, die du jetzt beschrieben hast, wo dann ja auch viel tatsächlich Armutskriminalität dabei ist und Leute, also wir die reden, Schwarzfahren. Genau, Schwarzfahren, so, ne? Diebstähle in wirklich einstelligen, genau, Euro-Bereiche. Genau, das ist, da bringt das nicht so viel, aber du kannst wirklich messen oder relativ gut messen, was denn etwas bringt, um Leute davon abhalten, wieder kriminell zu werden. Und dann heißt es immer, ja, hier Abschreckung, Strafen hoch und so, das ist alles Quatsch, das bringt nichts. Also das ist wirklich verschwindend gering, vor allem deshalb. Aber gibt es nicht quasi den, also weshalb bestrafen wir Leute? Genau, also glaub, eine Strafe nach einem Urteil ist ja gar nicht so dafür da, um quasi, natürlich eine Art von Bestrafung, aber gleichzeitig muss es auch einen Erziehungseffekt haben. Genau, also das gibt verschiedene, das haben wir auch, glaube ich, alles schon mal im Anycast besprochen, ja, hinlänglich. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Das würde jetzt ein bisschen zu lang dauern. Es gibt verschiedene Strafzwecke. Ja. Ja. Es gibt die Generalprävention und die Spezialprävention. Und die negative Generalprävention ist die sogenannte Abschreckung. Also Strafe hoch, nee, mache ich nicht, weil gibt's Ärger. Und dann gibt's auch noch positive Generalprävention. Alle merken, okay, es gibt Regeln und dann sind alle sozusagen verstärkt in den Glauben an den Staat. Sowas gibt es alles. Man kann das messen und diese negative Generalprävention, diese Abschreckung, die wirkt kaum. Das ist wirklich verschwindend gering. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Du willst ja eigentlich, was du ja wirklich verhindern willst, sind schwere Straftaten. Ja. Weil so kleinere Straftaten, die sind zwar scheiße und sind lästig für eine Gesellschaft, aber die passieren immer. Und wenn wir jetzt mal von, nicht mehr von Straftaten sprechen, sondern wir sprechen einfach nur von deviantem Verhalten, also abweichendem Verhalten, dann zählen wir darunter schon wirklich auch geringste Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel mal nachts, wenn kein Verkehr ist, 3 Uhr nachts am Wochenende bei Rot über die Ampel laufen. Da würden wir schon anfangen. Dieses Verhalten ist völlig klar. Da könntest du jetzt jemanden 10 Jahre für den Knast stecken oder du ignorierst es einfach und jedem dürfte klar sein, was die bessere Wahl ist. Ja. So. Und das ist immer von bis in der Kriminologie. Das ist alles auch ganz sehr interessant und deshalb musst du dich immer versuchen, über die extremen Fälle so ein bisschen anzunähern und dann kannst du damit so dieses ganze mittlere Kriminalitätsgewusel so ein bisschen versuchen, in den Griff zu kriegen. Das der Gedanke ist, vor allem bei den schweren Straftaten, nämlich ganz einfach folgender. Versetz dich mal in die Lage eines Straftäters. Bei so richtig Kapitaldelikten, Mord und Totschlag sind in den allermeisten Fällen Beziehungsdelikte. Heißt nicht, dass es ein Femizid ist oder dass da jemand seinen Ex-Partner umbringt, aber die Menschen haben eine Beziehung zueinander. Da geht nicht, dass jemand auf eine Straße geht, einfach wildfremde Leute erschießt, absticht, sonst was. Passiert so gut wie nicht. Die Fälle gibt es auch. Auch das ist nicht schön und auch da muss man auch hingucken, was auch zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren zu so zumindest der wahrgenommenen schweren Gewalt in der Öffentlichkeit, woher das kommt und so. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Das eigentliche Thema und das Gros der Fälle, das sind Beziehungstaten. Die Leute kennen sich und da ist denen die Strafe scheißegal. Ja. Weil nicht die Strafe jetzt wichtig ist, sondern es ist wichtig, diesen Menschen zu töten. Darum geht's dem Täter. Und die Strafe ist zweitrangig. Zweite Sache, solche Sachen wie, Herr Remo, wo ist die Münze? Ja, warum macht man sowas? Weil es einfach wirtschaftlich ist, sich die Kohle rauszuziehen. Du müsstest es sozusagen unwirtschaftlich machen aus Täterperspektive. Was bedeutet das, wenn du so eine riesen Goldmünze klaust, unwirtschaftlich, 50 Jahre in Knast für einen Diebstahl, wo man jemanden das Leben lang wegsperren, ist irgendwie ein bisschen schräg. So, dann haben wir nachher einfach die Gefängnisse voll. Unwirtschaftlich, also es kann ein Wirtschaftlichkeitsaspekt sein, den kannst du quasi nicht unwirtschaftlich machen, es sei denn, du überdrehst die Strafen ins völlig Absurde. Da musst du eher so ein bisschen auch auf Vermögensstrafen gehen und sowas, den Leuten einfach die Kohle wegnehmen, die Lebensgrundlage wegnehmen. Dann kann das wieder eher das unwirtschaftlich machen, aber durch eine reine Verlängerung der Freiheitsstrafe wird das nicht funktionieren. Und der dritte Punkt ist, Verbrecher halten sich alle für schlau. Niemand glaubt, erwischt zu werden. Sonst würde man es ja nicht machen. Ja, sonst würde man es in der Regel nicht tun. Deshalb ist die Strafe absolut zweitrangig. Deshalb funktioniert das alles nicht so gut, was aber sehr gut, und dann gibt es ganz viele verschiedene andere Sachen, die noch funktionieren und dass du mit Prävention in den verschiedensten Stufen schon ganz früh anfangen musst, das bringt viel mehr, ist kostspieliger, ist auch nicht, die Zusammenhänge sind auch nicht so klar ersichtlich, sondern du musst, wie ich, über lange Zeit Studien durchführen und vergleichende Studien mit verschiedenen Kohorten durchführen und dir angucken, wie viele Jugendclubs gab es in der Nähe und so weiter, um das ein bisschen rechnen zu können. Die Wirkung lässt sich aber ganz gut darstellen. Was aber wirklich was hilft, tatsächlich, vor allem bei Jugendlichen und so Ersttätern oder so Leuten, wo du merkst, die geraten jetzt leicht auf die schiefe Bahn, schnelle Strafen. Die Tat muss passieren, möglichst binnen weniger Tage muss sich eine Strafe anschließen, dann ist der Bezug, den du hast zur Tat, ganz, ganz klar. Ansonsten dauert das ein Jahr vielleicht, wenn du so leichte bis mittelschwere Kriminalität hast, dann sitzt du halt irgendwann im Jahr vorm Richter und dann gibt's halt irgendwie 60 Tagessätze Geldstrafe, was dann im Zweifel auch viel ist, aber der Bezug für die Person ist nicht mehr so groß. Wenn du aber die 60 Tagessätze direkt 2 Tage danach bekommst und merkst jetzt, oh fuck, das sind jetzt in meinem Fall irgendwie, keine Ahnung, 6.000 Euro, ja, das ist ein bisschen ungünstig. Die 6.000 Euro war es jetzt aber nicht wert, das vorgestern gemacht zu haben oder vor einer Woche oder ja. So. Das hilft tatsächlich. Und dafür kannst du dieses Instrument gut gebrauchen. Wie das aber hier umgesetzt ist, das scheint mir eher etwas zu sein, was der Gesetzgeber nicht intendiert hat. Denn hier in Berlin wird das benutzt, um einfache Fälle schnell vom Tisch zu kriegen. Ja. Auch das sozusagen ist auch ein hehres Ziel, einfache schnelle Fälle schnell vom Tisch zu kriegen, damit die Justiz nicht überlastet ist, klar, und sich um die richtigen Sachen kümmern kann. Aber ich glaube, hier wird einfach, sag ich mal, sehr, wie nennt man das denn? Mit dem Kamm alles schön rasenmäherartig, schön weg. Das ist das Problem. Wenn da halt im 10-Minuten-Takt Leute abgeurteilt werden und nicht geholfen werden, und es gibt ja wirklich in diesen Artikeln wirklich gute Fälle von Leuten halt, die ohne Ticket unterwegs sind, und die kriegen halt jedes Mal, dann hauen wir noch mehr Strafe, noch mehr Strafe, noch mehr Strafe. Irgendwann, die können das auch gar nicht mehr bezahlen irgendwann. Die leben halt auch von einer Grundsicherung. Da kannst du halt, kannst du vergessen, irgendwann das Geld auch zu holen. Und dann musst du den ja Ersatzfreiheitsstrafen reindrehen. Genau. Und dann holst du dir ja komplett aus irgendeinem geregelten Leben raus. Ist voll furchtbar. Und es gab wirklich den Fall, wo irgendwie ein Mensch, der irgendwie ohne Ticket fuhr, stellt sich raus, der hatte ein Ticket. Also er hat irgendwie seine Schwester hat sich um ihn gekümmert und hat einen Betreuer, und die haben das dann vor Gericht klären können. Er hatte ein Ticket und dann wurde das eingestellt. Und plötzlich heißt, vielleicht müssen wir uns irgendwie die Leute einfach mal kümmern und sagen so, okay, wenn es mal, also wenn, wie kriegen wir das denn dahin, muss den Leute einfach betreuen und die einfach da nach paar Wochen hinzubestellen, nach 10 Minuten, wenn sie nur die Hälfte verstehen von einer Räumlichkeit, wenn man das, die Fotos sich anguckt, ist es wirklich, also kennst du diese russischen Gerichte immer, wo irgendwie diese politischen Verbrecher in diesen fetten Plexiglas-Containern sitzen? Ja, so wirkt das halt. Ja. Ist das der Staat, den wir wollen? Nö. So. Nee, das ist, aber ich meine, das ist mit diesem Schwarzfahren ist das sowieso ein Riesenproblem. Ja. Und dann eine Sache, wenn irgendwann, man kriegt ja auch immer dieses Gefühl, na gut, aber die Leute sollen ja auch bestraft werden, und dann haben sie halt was Scheiße gemacht, dann müssen sie halt in den Knast, wenn sie nicht bezahlen. Das kann ich gewisserweise nachvollziehen, man muss sich aber immer vor Augen halten, das Gefängnis ist die Hochschule des Verbrechens. Niemand geht da rein und, also du gehst da rein und du hast Kontakt da zu Kriminellen. Ja. Ausschließlich. Und mit denen verbringst du dann da die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre. So. Dein Leben ist sowieso, hat einen großen Bruch, gerade wenn du länger im Knast bist, dann musst du dich erstmal ins Leben zurückkämpfen. Das wird nicht einfach. Und mit den ganzen Kontakten, die du im Knast gesammelt hast, kann das auch nach hinten losgehen. Ja, ohne Scheiß. Das kann einfach sein, dass du Leute, wenn du die in den Knast steckst, dass du dadurch erst die kriminelle Karriere beginnst. Und jetzt heißt es natürlich wieder, ja, aber die sind ja selber dafür verantwortlich. Ja, natürlich sind die selber dafür verantwortlich, aber sozusagen... Der Staat tut sich einen Gefallen damit. Ja, aber wenn du hast, natürlich kannst du einen Tomatensamen nehmen, ja, und der ist auch selber dafür verantwortlich, dass er im Licht sozusagen anfängt zu keimen und in ein bisschen Wasser. Aber es kommt ja immer darauf an, wo du diesen Keim reintust. Ja. Nämlich wenn du den einfach in einen Komposthaufen steckst, wo jede Menge Mikroorganismen unterwegs sind und sonstige gute Stoffe, die verwertbar sind, dann wird die Tomate halt groß. So, und das kann im Knast halt genauso passieren. Ja. Fun Fact, Marco Buschmann kommt ja nicht aus dem Tritt, das irgendwie abzuschaffen. Ja. Ich frage mich, was er den ganzen Tag macht eigentlich, außer auf Twitter irgendwelche dummen Kommentare zu schreiben. Viele Kommunen nehmen das mittlerweile in eigener Hand und haben ihre Verkehrsbetriebe angewiesen, keine Anzeigen mehr zu schreiben. Ja. Und es ist ein bisschen traurig, dass wir wieder in so einem aber dass es halt nicht okay ist, dass wir halt unterschiedliche Rechtssysteme in unterschiedlichen Regionen haben. Weil es kann halt nicht sein, dass Leute anderswo dafür de facto in den Knast kommen und anderswo nicht. Das ist schon hart fragwürdig. Ja, ist halt Föderalismus, ne? Ja. Ist so. Also wird sich nie ändern. Ja. Komplett. Nee, lest euch die Artikel durch, ist total spannend und macht nochmal schlechte Laune. Aber nicht AfD wählen, die macht's noch schlimmer. Ich hoffe irgendwie, keine Ahnung, dass nach der Bundestagswahl es auch wieder ein bisschen ruhiger wird. Bin mal gespannt. Ja, aber glaubst du? Lustigerweise habe ich auch gar nicht so Angst vor Trump tatsächlich. Ich habe Angst vor J.D. Vance, seinem Vizepräsidenten. Der will nicht, also. Das wird wieder so eine derart dysfunktionale Regierung sein, die auf die Beine stellt. Ja, aber lass mal Trump tatsächlich einfach, der ist halt alt. Lass ihn tatsächlich einfach natürlich in Tode sterben während seiner Amtszeit, dann ist J.D. Vance Präsident. Der Typ ist klar im Kopf, denn im Hintergrund Elon Musk und Peter Thiel sind zwei Technikfaschisten. Das sind Leute, das sind Faschisten, die denken, dass weiße Menschen, die inklusive Theologie, das ist, die haben, meinen, dass sie die Weisheit mit dem gefressen haben und dass sie wissen, wie es läuft. Der ist davon komplett gehirnwascht worden von den beiden. Also ich glaube nicht, dass die, also ich glaube, das wird sich ein bisschen, werden die sich wieder ein bisschen selber die Steine im Weg legen, weil die halt, also du merkst es, ich glaube, der Vergleich zur AfD ist hier auch wieder gar nicht schlecht. Das merkst du jetzt, also der ein oder andere Oberbürgermeister der AfD jetzt scheitert einfach am einfachsten Verwaltungshandel. Nee, nicht nur, ich rede gar nicht mal von den Bürgermeistern, geh mal in die Landkreise und guck dir an, wo da die Leute in den Kreistagen sitzen oder so. Da sind halt so viele Leute, die machen einfach nichts. Nee. So, die schreiben keine Anträge, die kümmern sich nicht darum, die gehen da hin, gucken sich das an, dann heben sie die Hand, pöbeln ein bisschen rum und dann gehen sie wieder weg. Die kümmern sich nicht um das System und das hängt halt auch an der, kümmern sich nicht um die Sache, weil das an zwei Dingen hängt, glaube ich. Einmal an der generellen Verachtung von Politik, aber jetzt sind sie lustigerweise drin. Und das zweite ist, dass die einfach überfordert sind damit. Ja. Weil die auf den AfD-Zug aufgesprungen sind, aber nicht auf einen, ich will jetzt Politik machen und guck mal, bei welcher Partei ich das machen kann. Sondern die Leute wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Das sieht man wirklich ganz, ganz häufig, auch viel in Niedersachsen kann man das lesen, wo dann auch teilweise hier Landkreis, aus dem ich komme, da wollen, will der Kreis, im Kreistag Wittmund, da will die Kreistagsfraktion, will da Abgeordnete AfD auch rausschmeißen, weil die einfach nichts tun. So. Und zwar völlig, also sogar auch über die Presse gespielt. Ja. Ganz, ganz offensichtlich, ganz öffentlich, auch ganz klar erzählt, der muss raus, der macht nichts. Das erkennen die selber schon als Problem. Und davon gibt es ganz viel. Und ich glaube, das wird auch in den USA passieren. Und wenn die das nämlich dann durchziehen mit dem, Trump möchte ja ganz viele Staatsdiener am ersten Tag rausschmeißen. Die zu dieser, wie heißt das, zu F-Position umwandeln lassen. Ja, und selbst wenn er die, und er will die damit Getreuen in Anführungsstrichen ersetzen, und jetzt nehmen wir einfach mal den Best Case an. Das sind Leute, die den Job machen wollen, die einfach nur in Anführungsstrichen eine andere Art und Weise vom Verständnis des Berufs haben oder so. Oder halt der anderen Politik folgen also wollen. Also im besten Fall, wir ersetzen irgendwie den Obergeologen durch einen rechten Obergeologen. Und dann guckt der Steine sich halt leicht anders an. Genau, der guckt sich das Steine anders an. Der beste Fall. Genau, der zieht auch andere Schlussfolgerungen, die auch wahrscheinlich nicht immer richtig sind und so, ne? Aber und kümmert sich um Probleme vielleicht nicht so, wie das andere gemacht hätten. Kümmert sich da aber um Probleme, die vielleicht aus unseren Augen keine sind. Sag ich mal, der beste Fall. Ja. Das ist der allerbeste Fall. Wenn du dann aber einen signifikanten Teil der Verwaltung austauscht und du hast wirklich Leute, die auch wollen und Bock haben, dann dauert das einfach Monate, bis das wieder anständig funktioniert. Das sind ja keine, das ist ja jetzt kein kleines Startup, wo drei Leute arbeiten. Einer macht Buchhaltung, einer macht Akquise und einer programmiert das Produkt, sondern das sind ja große Tanker. Ja. Wo einfach super viel Arbeit anfällt, bis die neue Verwaltung erstmal einen Überblick hat über das, was sozusagen passiert, sind die schon überrannt worden vom ganzen Tagesgeschäft, das einfach bei denen anlandet und das dann irgendwie so, müssen sie den Kopf über Wasser. Es ist einfach kein Deep State, sondern es ist einfach ein riesiger Apparat, wo man einfach derselbe Apparat nicht gar nicht weiß, was, wo, über, was genau passiert. Ja, das ist immer. Aber es ist halt ein funktionierender Apparat. Das ist halt immer bei großen Organisationseinheiten einfach so. Das ist auch nicht gar nichts damit zu tun, ob das staatlich oder nicht staatlich ist. Meinst du, du kannst irgendwie bei Siemens einreiten und drehst sie irgendwie von heute auf morgen auf links? Das funktioniert nicht. Die Strukturen sind da alle über Jahrzehnte festgefahren. Ja. So. Naja. Also deshalb glaube ich, werden die sich sehr viele Steine dadurch selbst in den Weg legen und es wird gar nicht, also dann kommt es halt drauf an, wichtiger als die Wahlen, jetzt werden die Wahlen danach sein. Ja. Wenn dann nämlich nochmal dieses Faschistenticket gewinnt, dann haben die USA ein Problem. Ja. Aber sozusagen so lange haben die, glaube ich, noch Zeit, das wieder zurückzudrehen. Hast du noch was Gutes? Ich weiß nicht, was ich noch habe auf meiner Liste. Ich glaube, nichts mehr. Ja, du gehst nicht zu LMP 500, habe ich gehört. Nee, gehe ich nicht. Ich bin da privat verpeilt. Ah ja, okay. Mhm. Habe ich schon mit Kai ausgemacht. Das hast du? Ja. Okay. Kai hat sich beschwert, dass wir ihn lange nicht mehr in den Podcast eingeladen haben. Dann ist er eingeladen. Kai, bist du eingeladen jetzt, ne? Musst dich aber bei uns melden. Richtig. Was war jetzt eigentlich dein Lieblings-Kaulitz-Menü bei McDonald's? Ich habe keinen davon probiert, tatsächlich. Ich auch nicht. Ich bin leider jetzt, bei mir hat sich's mit dem Burger King gefestigt. Echt? Burger King, ja, tut mir leid, also es ist schon einfach okayes Essen, was funktioniert. Lustigerweise ist eine meiner Burger King Filialen, eine Burger King Deutschland GmbH Filiale. Ach, wo denn? Am Eastgate, da in Marzahn. Ach. Ist einfach zu. Warum? War nicht rauszufinden bisher. Ich habe online nachgeguckt. Das Problem ist, der Bezirk Marzahn veröffentlicht keine Reportings von irgendwie der Lebensmittelüberwachung. Die waren plötzlich zu, jetzt ist es einfach überklebt. Die waren halt trödelig, aber das Essen war vollkommen okay und ich hatte nie Anstrengungen. Wenn man die Rezension gelesen hatte, war es eher so, ja, da war das und das und das und das und war halt schon so, okay, fragwürdig insgesamt. Aber ich hatte das nie da mitbekommen, aber die haben zugemacht. Und jetzt war ich gestern im Burger King in Hannover, Hauptbahnhof. Ja. Weißt du, was sie jetzt haben? Für 1 Euro mehr zum Menü, Monster Energy. Was? Ja. Was ist das denn? Ja. Hast du das geholt? Nein, ich habe noch nie in meinem Leben Monster Energy getrunken. Na, das glaube ich nicht. Nein, weshalb? Ja, weiß ich nicht. Mal probieren zumindest. Nee. So. Was soll ich denn davon noch probieren als erstes? Die hatten 3 Sorten. Irgendwie dieses weiße Zeug, das normale und irgendwas Blaues. Also ich glaube, im Monster, ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich mal so ein, also ich habe mal so ein, ich trinke ja diese Zuckerprodukte eigentlich nicht. Und ich glaube, Monster war so absurd viel drin. Ah, so, gucken wir doch mal hier. Also, da, guck mal. Also noch mehr als in Cola. So. Ja, das kann gut sein. Ich habe aktuell 1021 Kronen in der Burger King App. Es gibt eine Burger King App? Ja, ja. Und du kannst jetzt sagen, wie bei McDonald's so Punkte sammeln. Aber das sind Kronen offenbar. Das sind Kronen. Aber wir sind ja scheinbar in Dänemark. Du, jetzt sag, was hat Monster Energy an Kalorien? Ja, weiß ich nicht. Ach so, ich dachte, das suchst du jetzt. Naja, ich versuchte die Sorten rauszufinden. Aber sehe ich jetzt gerade hier nicht, welche Sorten die haben. Doch, hier, also die haben halt, warte, die haben Juiced Monster, Mango Loco, Zero Sugar. Oh, Mango Loco, das ist, glaube ich, das mit irgendwie 67 Kilokalorien auf 100 Milliliter oder so. Ist das viel? Das, ja, also Cola hat irgendwie so um die 40, 42. Okay. Sie haben einfach also dieses grüne normale Monster Energy, halt dieses Juiced Monster, Mango Loco und Zero Sugar Monster Energy Ultra. Ja, das ist halt Zero, das ist dann mit, naja. Also ja. Mit ohne Zucker. Mit ohne Zucker. Dann lassen wir euch damit in die Nacht, würde ich sagen. Ich wollte noch kurz anmerken, ich habe jetzt eine Dashcam im Auto. Gibt es denn auch so Compilations irgendwann? Mal gucken. Bisher, lustigerweise ist mir, seitdem ich die Dashcam habe, noch nichts passiert. Ja. Also bis auf diesen Transporter, aber das war gut. Ja. Wie ist das Ding eingestellt, die Dashcam? Auf dauerhaft und quasi überschreibt sich selber? Ja, das ist normal. Okay. Genau. Überschreibt sich immer selber und wenn du welche saven willst, dann drückst du einen Knopf. Ja. Und dann saved er die. Oder durch Ruckeln saved er die auch. Ah. Ja. Und irgendwann ist dann die Karte voll und sagt, ich kann jetzt hier nicht mehr, mach mal was oder so. War ich aber noch nicht. Genau. Okay. Ja, diese russischen Dashcam-Variation, das ist immer am lustigsten. Genau. Was auch passiert von Leuten, mit irgendwelche Dinger fallen vom Himmel, Leute prügeln sich, es ist einfach ein Wahnsinn. Ich fahre ja bald in Urlaub und dann werden wir auch wieder eine längere Strecke mit dem Auto zurückgelegt. Ich hoffe auf einige zumindest Bip, dass ich mal drauf drücke. Und dann schicke ich das an so Dashcam-YouTube-Kanäle. Was ist denn der legale Status aktuell von Dashcams in Deutschland? Erlaubt, aber quasi nicht so richtig? Oder was? Wieso? Es gibt ja Datenschutzbehörden in Deutschland, zum Beispiel die Bayerische, die halten ja alles, was mit Autos zu tun haben, für absolut heilig und das darf niemals irgendwie erfasst werden. Ja. Weil die möchten selber nicht beim Schwarzfahren erwischt, Schwarzparken erwischt werden. Ja. Aber wie ist denn so die gerichtliche Verwertbarkeit von dem Zeug mittlerweile? Also, erstmal darfst du das natürlich haben und auch benutzen, weil du darfst ja auch private, du darfst einfach eine Kamera haben, du darfst einfach alles filmen draußen in der Welt. Ja, das ist ja nicht aber verboten. Du verletzt doch damit die Persönlichkeitsrechte von anderen Leuten in dem Moment. Wenn du, wenn die sich rausgeben und sich einfach draußen bewegen, kannst du Leute filmen, wenn die da sind. Ja. Warum denn nicht? Klar, ich weiß, es gibt ja Panoramafreiheit, aber ist das auch davon einfach gedeckt? Ja, warum denn nicht? Es ist alles dasselbe. Daran ändert sich nichts. Ja, aber du machst es doch systematisch. Es hat damit nichts zu tun. Weiß ich nicht. Aber es sind deine privaten Aufnahmen. Okay. Darum geht's. Wenn du es veröffentlichst, dann kann man sich's überlegen. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Dashcams ein GPS auch drin haben. Ja. Und wenn du das veröffentlichen willst, musst du eigentlich alles pixeln. Du musst Kennzeichen pixeln, du musst auch die GPS-Koordinaten pixeln. Da ist auch schon, gab's auch schon, sind auch schon so, hier YouTuber haben sich da auch schon eins gefangen. wenn da die Koordinaten zu sehen waren. Das muss alles gepixelt werden. Und das ist auch ganz normal. Wenn du eine Alltagssituation aufnimmst und du willst sie für dich ausschlachten, wenn die Person nicht zugestimmt, und du willst es halt irgendwie, vor allem wenn du es gewerblich nutzt, veröffentlichen und die Person stimmt nicht zu, möchte das nicht, dann musst du sie halt unkenntlich machen. Ja. Und das heißt halt einfach unkenntlich machen. Okay. So. Nee, Deutschland ist ja Autofahrernation. Und dann ist die Frage, alle, scheißen sich ja alle sofort immer ein. Und dann kommt noch die Frage der gerichtlichen Verwertbarkeit. Ja. Das ist noch eine ganz andere Kiste. Okay. Da kommt es auch auf den Einzelfall an. Immer so ein bisschen. Okay. In Zivilprozessen aber immer häufiger zugelassen. Ja. Weil, und das ist der Punkt, das löscht sich ja immer wieder automatisch und überschreibt sich selbst. Wenn du dauerhaft filmst, würde man sagen, dann ist es irgendwann unzulässig, aber die sind ja genauso gebaut, dass sich das irgendwann wieder löscht. Ja. Es sei denn, du drückst einen Auslöser oder hast vordefinierte Parameter, in denen das ausgelöst wird, wie beim Stollen ruckeln, wenn ein Unfall ist oder so. Weil das wieder vergleichbar ist mit, ich nehme meine Kamera und schieße ein Foto. In dem Moment quasi, genau. Ja. Damit ist es dann wieder vergleichbar und dann ist es kein Problem. Das, es gibt noch einzelne Gerichte, die wollen das nicht, aber ich glaube, das wird immer mehr abnehmen und dann wird das zugelassen werden. Und im Strafprozess sowieso kein Problem. Oder Strafprozesse sind dafür alles, was geil ist. Ja, genau. Also da gibt es wirklich nur ganz wenige Beweis... Ja. Verwertungsverbote, genau, die speziell angeordnet sind. Das ist... da ist man in Deutschland nicht so streng. Okay. Spannend. Ja. Das war's dann. Genau. Dann hören wir uns bald wieder. Mal gucken. Aber nach dem Urlaub, denke ich, ne? Ja, oder? Ja, kriegen wir hin. Kleines Päuschen müssen wir machen. Ein bisschen die Füße hochlegen. Bist du eigentlich schon mal durch den Ammersee geschwommen? Nein. Ich habe Vigald Boning letztens wieder dabei zugesehen. Ja. Bis dann. Tschüss.